ist ein Cowboy mehr vom Rio Grande, ritt ich zum Bungalow mit dir allein. Noch ein Verliebter, der darf hier zu Lande nicht so verwegen wie ein wilder Cowboy sein. An einem Tag wie heute, da kamst du aus der Stadt. Ich sah dich und ich dachte, was die für Augen hat. Du hast das wohl gespürt, denn plötzlich blickst du stehen. Und dann ist alles andere bald geschehen. Wenn ich ein Cowboy wär, vom Rio Grande, ritt ich zum Bungalow mit dir allein. Doch ein Verliebter, der darf hier zu Lande nicht so verwegen wie ein wilder Cowboy sein. Nicht gefragt, nun sag mal, wer du bist. Ich glaub, dass diese Frage die dümmste Frage ist. Ich hab dir nur gesagt, wie wunderbar du küsst und dass es so noch lange bleiben müsst. Wenn ich ein Cowboy wär, vom Rio Grande, ritt ich zum Bungalow mit dir allein. Noch ein Verliebter,